Abschnitt 8 aus Die Frau in Weiß, Band 4 von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Fortsetzung der Aussage Walter Hartwrights, Teil 15. Der Gang dieser Erzählung führt mich auf seiner ununterbrochenen, fortschreitenden Bahn von unserem verheirateten Leben fort dem Ende entgegen. In 14 Tagen waren wir alle drei wieder nach London zurückgekehrt und der Schatten des kommenden Kampfes schlich sich über uns hin. Marian und ich trugen Sorge Laura über die Ursache, welche uns so schnell zurückzukehren trieb, die Notwendigkeit nämlich, uns des Grafen zu versichern, in Unwissenheit zu erhalten. Wir waren jetzt im Anfange des Monats Mai und des Grafen Kontrakt über das Haus in Forest Road würde im Juni abgelaufen sein. Falls er denselben erneuerte, und dies anzunehmen, hatte ich Gründe, die ich in kurzem nennen werde, konnte ich ziemlich sicher sein, dass er mir nicht entweichen würde. Falls er jedoch meine Erwartungen täuschte und das Land verließe, dann hätte ich keine Zeit zu verlieren, indem ich mich nach Kräften für die Begegnung mit ihm waffnete. In der ersten Fülle meines neuen Glückes hatte ich Augenblicke gehabt, in denen mein Entschluss wankte. Augenblicke, in denen ich mich versucht fühlte, zufrieden zu sein, jetzt, da das höchste Streben meines Lebens durch den Besitz von Lauras Liebe erfüllt war. Zum ersten Male dachte ich zagend an die Größe des Wagnisses, an die gegnerischen Verhältnisse, die sich mir in den Weg stellten, an das schöne Versprechen unseres neuen Lebens und an die Gefahr, in die ich das Glück bringen mochte, das wir uns so schwer erworben. Ja, dass ich es ehrlich bekenne, auf kurze Zeit ging ich in der süßen Führung der Liebe von dem Ziele ab, dem ich unter strengerer Zucht und trüberen Tagen treu geblieben war. Unschuldigerweise hatte Laura mich von diesem Pfade abgeleitet, und unschuldigerweise war sie bestimmt, mich auf ihn zurückzuführen. Zu Zeiten brachten unzusammenhängende Träume der furchtbaren Vergangenheit in dem Geheimnisse des Schlafes ihr die Ereignisse zurück, von denen ihr Gedächtnis wachend alle Spur verloren. Eines Abends, kaum 2 Wochen nach unserer Vermählung, als ich sie betrachtete, wie sie schlummernd dalag, sah ich Tränen langsam durch ihre geschlossenen Augenlider quellen und hörte sie leise Worte murmeln, welche mir sagten, dass ihr Geist zu der unheilvollen Reise von Blackwater Park zurückgekehrt sei. Diese unbewusste Aufforderung, die so rührend und so ehrfurchteinflößend wurde durch die Heiligkeit ihres Schlafes, durchfuhr mich wie eine Flamme. Am folgenden Tage kehrten wir nach London zurück und dies war der Tag, an dem mein Entschluss 10-fach verstärkt wieder in mir auflebte. Die erste Notwendigkeit war, etwas über den Mann zu erfahren. Bis jetzt war mir seine wahre Lebensgeschichte ein undurchdringliches Geheimnis. Ich begann mit solchen spärlichen Erkundigungsquellen, wie sie mir zu Gebote standen. Die wichtige Aussage Mr. Frederick Fairleys, welche Marian erhalten hatte, indem sie meine ihr im Winter erteilten Weisungen befolgte, erwies sich als nutzlos für den besonderen Zweck, aus dessen Gesichtspunkte ich ihn jetzt betrachtete. Während ich dieselbe las, überlegte ich nochmals die Mitteilungen, welche Mrs. Clemens mir über die Reihe von Betrügereien gemacht hatte, durch die man Anna nach London gelockt und sie dort dem Interesse des Verrates geopfert hatte. Auch hier wieder hatte der Graf sich nicht offenbar kompromittiert. Auch hier war er für jeden praktischen Zweck für mich unerreichbar. Ich wandte mich zunächst zu Marians Tagebuche in Blackwater Park. Auf meinen Wunsch las sie mir nochmals eine Stelle aus demselben vor, in welcher es sich um ihre frühere Neugierde in Bezug auf den Grafen handelte und um die wenigen Einzelheiten, welche sie sich über ihn zu verschaffen vermocht hatte. Die Stelle, auf die ich hier hindeute, erscheint in jenem Teile ihres Tagebuches, wo sie seinen Charakter und seine Persönlichkeit beschreibt. Sie sagt, er habe seit Jahren nicht mehr den Boden seines Vaterlandes betreten, habe sich erkundigt ob in der Blackwater Park am nächsten gelegenen Stadt sich Italiener aufhielten und dass er Briefe mit allerlei Poststempeln erhalten, worunter einer mit einem großen, offiziell aussehenden Siegel gewesen. Sie ist geneigt zu glauben, dass seine lange Abwesenheit von seinem Geburtslande durch die Annahme zu erklären wäre, dass er ein politischer Flüchtling sei. Auf der anderen Seite dagegen lässt sich diese Idee nicht mit dem Umstande in Einklang bringen, dass er Briefe aus dem Auslande mit großen, offiziell aussehenden Siegeln erhalten, in dem Briefe an politische Flüchtlinge gewöhnlich die letzten sind, welche auf diese Weise die Aufmerksamkeit der Postämter auf sich zu ziehen suchen. Die Betrachtungen, welche sich mir aus dem Tagebuche aufdrängten, verbunden mit gewissen Ahnungen, die aus ihnen entstanden, ließen mich zu einem Schlusse kommen, an den, nicht früher gedacht zu haben, mich jetzt Wunder nahm. Ich sagte jetzt zu mir selbst, was Laura einst in Blackwater Park zu Marianne gesagt und was die Gräfin Fosco, indem sie an der Tür gehorcht, gehört hatte. Der Graf ist ein Spion. Laura hatte dies Wort aufs Geratewohl und in ihrer natürlichen Entrüstung über sein Verfahren gegen sie angewendet. Ich aber tat dies in der wohlerwogenen Überzeugung, dass sein Lebensberuf der eines Spions sei. Nach dieser Voraussetzung wurde sein Bleiben in England so lange, nachdem er den Zweck des Komplottes erreicht, vollkommen verständlich. Das Jahr, von dem ich jetzt schreibe, war das der großen Industrieausstellung im Kristallpalaste in Hyde Park. Ausländer waren in großer Anzahl bereits in England angekommen und ihre Zahl vermehrte sich noch täglich. Es befanden sich Männer unter uns, welche der unausgesetzte Argwohn ihrer Regierungen durch angestellte Agenten bis an unsere Gestade verfolgen ließ. Meine Mutmaßungen ließen mich keinen Augenblick einen Mann von des Grafen Fähigkeiten und gesellschaftlicher Stellung mit der gewöhnlichen Menge von Spionen vergleichen. Ich hatte ihn im Verdachte, dass er eine offizielle Stellung einnehme, dass das Gouvernement, dem er im Geheimen diente, ihn mit der Organisation und Leitung besonderer Agenten, weiblicher sowohl als männlicher, in diesem Lande beauftragt hatte, und ich glaubte, dass Mrs. Rubel, welche so zur gelegenen Zeit gefunden worden, um in Blackwater Park die Krankenwärterin zu spielen, aller Wahrscheinlichkeit nach auch eine von diesen Personen war. Nach der Voraussetzung, dass diese, meine Vermutung, auf Wahrheit begründet war, durfte des Grafen Stellung nicht so unangreifbar sein, wie ich mich bisher zu hoffen gescheut. An wen konnte ich mich wenden, um etwas mehr von des Mannes Geschichte und über den Mann selbst zu erfahren, als ich bis jetzt wusste? In dieser Schwierigkeit fiel mir natürlich ein, dass ein Landsmann, auf den ich mich würde verlassen können, die geeignetste Person sein dürfte, um mir zu helfen. Der erste Mann, an den ich unter diesen Umständen dachte, war zugleich der einzige Italiener, mit dem ich genau befreundet war. Mein trolliger kleiner Freund Professor Pesca. Der Professor ist in diesen Blättern so lange vom Schauplatze abgetreten, dass er Gefahr gelaufen, ganz und gar vergessen zu sein. Es ist das notwendige Gesetz einer Erzählung wie diese, dass die darin betreffenden Personen nur dann erscheinen, wenn der Gang der Ereignisse sie aufnimmt. Sie kommen und gehen nicht nach der Gunst meiner persönlichen Vorliebe, sondern nach dem Rechte ihrer unmittelbaren Verbindung mit den zu erzählenden Ereignissen. Aus diesem Grunde blieb nicht bloß Pesca, sondern auch meine Mutter und meine Schwester weit im Hintergrunde der Erzählung zurück. Meine Besuche nach der Villa in Hampstead, meiner Mutter Überzeugung von Lauras Tode, meine Bemühungen, sie und meine Schwester vom Gegenteile zu überzeugen, was mir bei ihrer eifersüchtigen Liebe zu mir nicht gelingen wollte, die peinliche Notwendigkeit infolge dieses ihres Vorurteils, sie über meine Vermählung in Unwissenheit zu lassen, alle diese kleinen Familienereignisse sind unberichtet geblieben, weil sie nicht zum Hauptinteresse der Geschichte gehörten. Was sie noch zu meinen Sorgen hinzufügten, ist nichts und meine Täuschung noch bitterer machten, der ruhige Gang der Ereignisse hat sie unerbittlich übergangen. Aus demselben Grunde habe ich hier nichts von dem Troste gesagt, den ich in Pescas brüderlicher Zuneigung zu mir fand, als ich ihn nach meiner plötzlichen Rückkehr aus Limeridge House wiedersah. Ich habe nichts von der treuen Anhänglichkeit gesagt, mit der mein warmherziger kleiner Freund mir nach dem Einschiffungsplatze folgte, als ich nach Zentralamerika absegelte, noch von dem frohen Jubel, mit dem er mich begrüßte, als wir uns das nächste Mal in London wiedersahen. Hätte ich mich berechtigt gefühlt, die Dienstesanerbietungen anzunehmen, die er mir bei meiner Heimkehr machte, so würde er längst wieder in diesen Blättern erschienen sein. Aber obgleich ich wusste, dass ich mich auf seine Ehre und seinen Mut verlassen durfte, war ich doch nicht ebenso fest überzeugt, dass ich seiner Vorsicht vertrauen dürfe. Und nur aus diesem Grunde setzte ich meine Nachforschungen allein fort. Es wird hiermit klar sein, dass Pesca durchaus nicht von mir oder meinem Interesse getrennt gewesen, obgleich er von dem Fortgange dieser Erzählung ferngeblieben. Er war mir noch immer ein ebenso treuer und dienstwilliger Freund, wie er es je im Leben gewesen. Ehe ich Pesca zu meinem Beistande herbeiholte, war es notwendig, dass ich mich selbst davon überzeugte, mit welcher Art von Manne ich es zu tun habe. Bis zu diesem Augenblicke hatte ich den Grafen Fosco noch nicht ein einziges Mal gesehen. 3 Tage nach unserer Rückkehr nach London machte ich mich morgens zwischen 10 und 11 Uhr allein auf den Weg nach Forest Road, St. John's Wood. Es war ein schöner Tag, es blieben mir einige Mußestunden und ich hielt es für wahrscheinlich, dass, falls ich ein wenig wartete, der Graf sich durch das schöne Wetter herauslocken lassen würde. Ich hatte keinen besonderen Grund zu befürchten, dass er mich bei Tage erkennen würde, denn das einzige Mal, dass er mich gesehen, war an jenem Abende gewesen, wo er mir von der Eisenbahn in der Entfernung nach Hause gefolgt war. Es ließ sich niemand an den vorderen Fenstern des Hauses sehen. Ich ging in eine kleine Nebenstraße hinein, die an der Seite des Hauses hinunterlief, und schaute über die niedrige Gartenmauer. Eines der Fenster in einer hinteren Parterrestube stand offen und über die Öffnung hin war ein Netz gezogen. Ich sah niemanden, aber ich hörte im Zimmer erst das laute Zwitschern und Singen der Vögel und dann die tiefe, durchdringende Stimme, mit der Marians Beschreibung mich vertraut gemacht. »Kommt heraus auf meine Finger, meine Piep-Piep-Piep-Vögelchen«, rief die Stimme. »Kommt heraus, hüpf hinauf, 1, 2, 3 und oben«, 3, 2, 1 und wieder unten. 1, 2, 3, zirp, zirp, zirp, zirp. Der Graf exerzierte seine Kanarienvögel, wie er sie zu Mariannens Zeit in Blackwater Park zu exerzieren pflegte. Ich wartete eine kleine Weile, bis das Singen und Zirpen aufhörte. »Kommt und küsst mich«, sagte die tiefe Stimme. Ich hörte ein erwiderndes Zwitschern und Zirpen, ein leises, sanftes Lachen, dann trat eine Stille von 1 oder 2 Minuten ein. Und darauf wurde die Haustür geöffnet. Ich wandte mich um und ging zurück. Die erhabene Melodie des Gebetes in Rossinis Moses, von einer wohlklingenden Bassstimme gesungen, erhob sich großartig in der Stille der Vorstadt. Das Pförtchen des Vordergartens öffnete und schloss sich, der Graf war herausgekommen. Er ging über den Weg hinüber und nach der westlichen Grenze des Regent's Park zu. Ich blieb auf meiner Seite der Straße ein wenig hinter ihm zurück und nahm dieselbe Richtung. Marian hatte mich auf seine hohe Gestalt, seine ungeheure Korpulenz und seine auffallenden Trauerkleider vorbereitet, nicht aber auf des Mannes Frische, Munterkeit und Lebenskraft. Er trug seine 60 Jahre, als ob es keine 40 gewesen wären. Er schlenderte dahin, den Hut ein wenig auf der einen Seite tragend, mit einem leichten, muntern Schritte, indem er seinen großen Stockschwank vor sich hinsummte und von Zeit zu Zeit mit superber Herablassung an den Häusern und Gärten zu beiden Seiten hinauf und hinabblickte. Hätte man einem Fremden gesagt, es gehöre diesem Manne die ganze Nachbarschaft, so würde dies den Fremden nicht im geringsten überrascht haben. Er sah sich nicht ein einziges Mal um, er nahm anscheinend keine Notiz von mir noch von sonst jemandem, der an ihm an seiner Seite der Straße vorbeiging. ausgenommen hin und wieder, wenn er mit einer Art leichter, väterlicher guter Laune die Kindermädchen und Kinder anlächelte, die ihm begegneten. Auf diese Weise führte er mich immer weiter, bis wir an eine Kolonie von Kaufläden außerhalb der westlichen Terrassen des Parkes kamen. Hier trat er in einen Pastetenbäckerladen, wahrscheinlich um eine Bestellung zu machen, und kam augenblicklich mit einem kleinen Fruchttörtchen in der Hand wieder heraus. Ein italienischer Knabe mit einer Drehorgel, auf welcher sich ein jämmerlicher, verschrumpfter Appe befand, spielte vor dem Laden. Der Graf stand still, biss ein Stück für sich selbst aus dem Törtchen und überreichte das Übrige mit ernster Miene dem Affen. »Mein armer kleiner Bursch«, sagte er mit grotesker Zärtlichkeit, »du siehst hungrig aus. Im heiligen Namen der Menschheit überreiche ich dir etwas Frühstück.« Der Orgelspieler wagte eine jammervolle Bitte um einen Penny an den wohltätigen Fremden. Der Graf zuckte verächtlich die Achseln und ging weiter. Wir kamen zu den Straßen und der besseren Klasse von Kaufläden zwischen dem New Road und der Oxfordstraße. Der Graf unterbrach seinen Weg abermals und trat in einen kleinen Optikerladen, der eine Anzeige im Fenster hatte, dass drinnen Ausbesserungen auf das Sorgfältigste ausgeführt würden. Er kam wieder heraus und hatte ein Opernglas in der Hand, dann ging er ein paar Schritte weiter und stand wiederum still, um einen vor einem Notenladen stehenden Opernzettel zu lesen. Er tat dies aufmerksam, überlegte einen Augenblick und rief dann ein leeres Cabriolet an, das vorbeifuhr. »Zum Billetverkauf der Oper«, sagte er zu dem Kutscher und fuhr davon. Ich ging hinüber und sah meinerseits den Opernzettel an. Die angekündigte Oper war Lucrezia Borgia und die Vorstellung sollte an demselben Abend stattfinden. Das Opernglas in der Hand des Grafen, sein sorgfältiges Lesen des Zettels und sein Befehl an den Cabriolet-Kutscher ließen mich mit Wahrscheinlichkeit annehmen, dass er ein Zuhörer der Vorstellung zu sein beabsichtigte. Ich hatte Gelegenheit, indem ich mich an einen der Dekorationsmaler des Theaters, mit dem ich in früheren Zeiten bekannt gewesen, wandte, für mich und einen Freund Billette fürs Parterre zu erhalten. Es war wenigstens eine Aussicht vorhanden, dass der Graf mir und einem Gefährten leicht unter den Zuschauern sichtbar sein würde, und in diesem Falle hatte ich ein Mittel, noch an diesem Abende zu erfahren, ob Pesca seinen Landsmann kenne oder nicht. Dieser Gedanke entschied sofort über die Art und Weise, in der ich meinen Abend hinbringen würde. Ich verschaffte mir die Billette und gab auf meinem Heimwege ein paar Worte an den Professor in seiner Wohnung ab. Ein Viertel vor 8 Uhr kehrte ich zurück, um ihn mit mir in die Oper zu nehmen. Mein kleiner Freund war in einem Zustande der unbeschreiblichsten Aufregung mit einer festlichen Blume im Knopfloch und dem größten Opernglase unter dem Arme, das ich je gesehen. »Bist du fertig?« frug ich. »Richtig, alles richtig«, sagte Pesca. Wir machten uns auf den Weg nach dem Theater. Ende von Abschnitt 8, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 17. Februar 2024.